Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man fremde Länder und noch ganz was anderes sehen. Holei, in der einen Hand ne Kanne, in der anderen ein Stück Twist und dazu ne große Schnauze, fertig ist der Maschinist. Holei, dann in fremde Häfen, ei, da ist der Deibel los, denn da ziehen die blauen Jungens gleich mit schönen Mädels los. Hollei, hollo, in der Heimat angekommen, fängt ein neues Leben an, gleich wird eine Frau genommen, Kinder bringt der Weihnachtsmann. Hollei, hollo,